5 Minuten nach 1, zweiter Teil des Soundcheck. Hurra, Deutschland, am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Eintopf, eine Schlachtplatte, ironische Nostalgie, pathetischer Punk, sendungsbewusster Nonsens, aufgebacken zur Anarcho-Session, der bolschewistischen Kuhkapelle Schwarz-Rot, nordkoreanische Revolutionsoper, Holländers Fidschi-Insel, der Post-Hörnli-Walzer und die Hymne der SU, klingende Trivialideologie nach der Gehirnwäsche durch den Reißwolf gedreht und gejagt, hochfahrend, niederschmetternd, klasse, das war das, was die Wochenpost zu diesem Album zu Werke geschrieben hat. Und das Lied, was wir da hörten, heißt Soyuz Neru Shimi Republik Subodnich und das war halt die Nationalhymne der UdSSR oder der SU, wie man in der DDR sagte, und ein ehemaliger informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit war auch dabei. Schock, Herr Blum. Herz. Das Herz. Das Herz schlägt. Das Herz schlägt schneller. Das Herz schlägt schneller. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich atme kaum. Die Luft ist knapp. Kein Wort fällt. Stille, schreit die Stille mich an. Und ich bin stumm. Und ich bin der Lage nicht Herr. Gedanken aufeinander zu, schlagen Worte aufeinander ein. Und ich bin das Zentrum. Ich bin das Zentrum. Der Explosion. Kein Wort fällt. Fällt schwer. Die Luft ist dick. Die Schädel einst ins Leere glotzen, sieht man uns nicht an. Wer Sieger, wer Verlierer war, wer armer oder reicher Mann. Was wir dann sind, ist ungewiss, wahrscheinlich bleibt nur Finsternis. Befrag den Teufel, frage deinen Gott. Dein Kirchendiener sein mit Chorgesang und Zölibat. Als Papst die Welt bereisen gehen mit Sekretär und eigenem Staat. Dass überm Himmel noch was sei, das ist Betrug, Hochstapelei. Und schreiben sie dir auf, goldene Lettern auf Granit, du nimmst nichts mit. Du kannst ein Börsenmakler sein mit einem Konto in der Schweiz. Du kannst ein Hausbesitzer sein, zerfressen fast vom Geiz. Ob du den Pfennig dreimal drehst und auf der Straße betteln gehst. Du kannst ein Säufer sein, eine Flasche Sprit, du nimmst nichts mit. Kaufler, Lehrer, Maurer, Schreiber, Mädchen, Händler, Halsabschneider, Staatsanwälte, Totengräber, Freier, Huren, Arbeitgeber. Legionäre und Verräter, Biedermänner, Attentäter. Christ und Ketzer, Rastafari, Hindu und Schiit, du nimmst nichts mit. Christ und Ketzer, Rastafari, Hindu und Schiit. Subway to Sally. Grabrede hieß der Song Subway to Sally. Sie sind vielleicht schon ein wenig bekannter, diese Band aus Potsdam, beziehungsweise in Potsdam wurde sie gegründet. Im Herbst 93 haben sie ihr erstes Album gemacht und sind durchs Radio und durchs Fernsehen gegeistert. Waren bei dem South by Southwest Musikfestival in Austin, Texas im März 94, waren dann im Sommer 94 bei der Popcom, bei dieser Musikmesse, bei dieser mittlerweile zu großen Musikmesse hier in Köln und sind zurzeit auch auf Tournee, diese Band Subway to Sally. Heute Abend am 15.07. spielen sie in Ravensburg, eben Weiler. Und morgen Abend, also am 16.07. am Sonntag, spielen sie in München. Am 21.07. in Biberach, am 22.07. in Tuttlingen, am 5.08. in Lobenstein und so weiter und so fort. Und die Konzerttour, die sie gerade machen, endet erst am 11.11. in Dortmund in Westfalen. Und hier ist noch einmal das Auge Gottes. Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt. Wer vor Stalin her verreckt ist, vor Stalin her verreckt ist. Weil du mit jeder Herde läufst. Yeah. vor Stalingrad verreckt ist. Der vor Stalingrad verreckt ist, vor Stalingrad verreckt ist. Hat wohl den Tod daran gedacht, ob das gerecht ist, was man macht, was man soll, was man spart und was man kauft. Und zum Blut mit vollen Hosen nach der Mama Holz. Die Strafe für die Feigheit, die Strafe für die Feigheit. Für die Sucht nach unbedingter Angepasstheit, an die Macht, an den Staat, die Gesellschaft, den Geschmack. Du hältst deine Schnauze, denn du bist schon lange satt. Du warst mit dabei beim allerersten Verrat. In der Masse fühlt sich jeder schlecht in Stadt. Das ist ein Hahn, das ist ein Hahn, das ist ein Nagel, das ist ein Kreuz. Du warst mit dabei, weil du mit jeder Herde läufst. Du hast dieses Christus an das Kreuz genagelt. Du hast dieses Christus an das Kreuz genagelt. Du hast dieses Christus an das Kreuz genagelt. Du hast dieses Christus an das Kreuz genagelt. Du hast Desmond Q. Hirnschwarren, das noch einmal. Welcome und Delivered, die Titel, die ineinander übergingen, also innerhalb der letzten 6-7 Minuten. Und davor, da hörten wir das Auge Gottes und der Song, den ich schon angesagt habe, der hieß Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt. Nicht, dass jemand glaubt, dieser Titel Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt, habe so einen komischen ellenlangen Abspann. Nein, das war Desmond Q. Hirnsch von ihrem Album, von ihrer CD, beziehungsweise hier liegt nur eine Kassette vor und die heißt auf Out of Reality Area. Ein Konzeptalbum, das in wochenlanger Kleinarbeit im Proberaum einer Scheune in der Mark Brandenburg und in einem Studio in Holland zusammengespielt wurde, teils auf 4 und teils auf 16 Spuren aufgenommen. Tja, was sind sie? Eine Musikkommune, Eigenbrödler, eigensinnige, musikverrückte Freaks. Zumindest sind sie anders und ganz anders und das macht sie auch recht interessant. Sie sind nicht erfolgreich und sie sind sicherlich auch nicht jedermanns Geschmack. Desmond Q. Hirnsch. Hier ist noch einmal Messer Banzani mit leichterer Kost, mit leichterer Musik, wobei das keine Abwertung sein soll. Und mit dem Titel, über den ich vorhin schon sprach, Rent a Foreigner, Messer Banzani. At all. I will have that you could call every day. Re-de-de-de, re-de-de-de. We've got a wide variety. If you're coming from the land of the rising sun, whether you're black, Chinese or Indian, now your employment chance is better than ever. Don't need no qualification, only the right cola. Once there was a time, your color was a handicap for you. This is over, cause now your cola has a market value. If you're confused now, it's no prostitution. Come together, cause it's the better solution. Rent the foreigner. Your conscience is good. Rent a foreigner for the image in the neighborhood. Rent a foreigner. It is a social act. Rent a foreigner. The price is correct. Several million foreigners, the numbers growing day by day. No use for them, cause all the jobs have gone away. Highest level paradise west, highest level paradise east. Foreigners did the jobs unworthy for the Germans at least. Unity without problems was just a dream. And if you got problems, you need always somebody to blame. There was a and the Teutonic God made a rise. Lightning, thunder, and fire to drive them out of paradise. Break it down, click, clack in every press agency. Anti-feeling feeling in the new Germany. Now all the politicians got nervous. Them cop police and secret service. Cause the image was in danger. They met the fear that Germany make itself a stranger. But the result of all investigations was there is no relation. Some young fools and the political views of the nation. But to manifest it, to show and demonstrate it, they are giving you the following recommendation. Make it public, please, make it public. Rent a foreigner. And your conscience is good. Rent a foreigner. For the image in the neighborhood. Rent a foreigner. It is a social act. Rent a foreigner. And the price is correct. A special officer wearing a tell ya this. The double pet only have the prize. Uh-huh. If you use them careful, you'll have no problem. If you rent bus, you're in the bonus system. And here I come again. If you're coming from the land of the rising sun, rent the whether formula. You're black, Chinese or Indian, rent the now your employment chance is better than ever. Rent your qualification formula. Only the right cola. Rent the Foreigner, Messer Banzani, mit einem recht schönen Text, mit einem sehr ironischen, vielleicht sogar zynischen Text, aber ob man ihn tatsächlich als zynisch bezeichnen kann, auf jeden Fall ist er ironisch, bitter. Die Band, um die es, na, ich will nicht sagen, die meiste Aufregung gibt im Augenblick, aber um die ein wenig Wirbel gemacht wird, die auch im Fernsehen ist und im Radio ist und in der Taz, also in der Tageszeitung, war vor etwa einem Monat oder vor anderthalb Monaten ein langer Artikel. Die Band, die ich meine, das ist Keimzeit, eine recht spezielle Band wohl, die glücklich darüber sein kann, dass sie Fans hat, die ihr immer hinterherreisen, die glücklich darüber sein kann, dass sie Platten machen kann oder CDs machen kann, die sie tatsächlich machen will und die wohl immer noch dabei ist, sich ein wenig auszuprobieren. Aber so ganz genau weiß ich das alles nicht. Eine kleine Vorschau, die sei gestattet. Hier im Deutschlandfunk läuft am 14. August ein Porträt über diese Band, über Keimzeit aus der ehemaligen DDR, aus den neuen Bundesländern. Keimzeit war auf Tour im letzten Monat, geht im nächsten Monat wieder auf Tournee. Am 17. August startet quasi der zweite Teil ihrer Tour. Zwischendurch haben einige Mitglieder von Keimzeit, zwei waren es ganz genau, auf Rügen in einem Ort, der heißt Göhren. Das ist im östlichen Zipfel von Rügen, Urlaub gemacht und hatten dort das Vergnügen, jeden Abend bei freier Kost und freier Logis in einem kleinen Hotel, in einem kleinen Restaurant spielen zu können. Und da entstand denn auch ein Lied, was nicht gerade typisch für Keimzeit ist, aber zumindest typisch dafür, dass fast alle Musiker aus der ehemaligen DDR eine Ausbildung genossen haben, eine tatsächliche fundierte Ausbildung, und da entstand dann eben ein kleines Stückchen Musik. Ich weiß nicht mal, wie es heißt, ich habe es einfach so mitgeschnitten. Es ist ein Klezmer, also jüdische Musik, und das hört sich so an, es kommt auch von Kassette, die Qualität ist nicht die beste, aber es ist, wie gesagt, ein schönes kleines Stückchen Musik. Thank you. Michele Baresi noch einmal mit einem Lied, das Apokalypso heißt, auch von ihrer CD Willkommen in Barbaristan. Das war es dann auch schon, auch fast schon. Zwei beziehungsweise drei Lieder hören wir noch. Das eine kommt doppelt vor, einmal in einer kurzen und in einer etwas längeren Version. Das nächste Lied ist von einer Bluesband aus der ehemaligen DDR, von Engerling. Ein englisches Lied, beziehungsweise zwei englische Lieder zusammengefasst in einem, Little Red Rooster und Albatross von Uli Dixon und Peter Green, also zwei Standard Blues von einer Live-CD. Die CD heißt auch einfach nur Live, Engerling, wie gesagt. Und dann eine Melodie, die man bei Sportveranstaltungen sehr häufig gehört hat, nämlich immer dann sehr häufig gehört hat, wenn die ehemalige DDR, nennen wir sie in diesem Fall mal die DDR, irgendetwas gewonnen hat. Das ist sehr häufig in der Leichtathletik der Fall gewesen, beim Rudern der Fall gewesen, bei vielen anderen Sportarten und eigentlich nur im Fußball oder im Tennis oder im Tischtennis nicht. Man wird sich an diese Melodie erinnern. Der erste Teil von dieser Melodie ist aufgenommen worden von Matthias Deutschmann, von dem Kabarettisten auf dem Cello, und dann erklingt das Original. Es ist tatsächlich das Original, und zwar insofern, weil es gesungen wird. Diese Melodie durfte in der DDR nicht gesungen werden, weil sie den falschen Text oder sagen wir nicht den passenden Text hatte. Das war's, das war der Soundcheck hier im Deutschlandfunk. Tschüss. I'm a little red rooster. It's late in the crowd of the day, crowd of the day. Crowd of the day. I'm a little red rooster. Now it's late in the crowd of the day, crowd of the day. Crowd of the day. Crowd of the day. Friday. And I'm feeling fine, I'm saying there will be rain, there will be rain, there will be rain. Now the dogs with the barking, the hounds begin howl, begin howl. Dogs in the barking. Oh, baby, how it's begin to howl, begin to howl. Ow. You better watch us three cat people, huh? Little red who's just on the cloud, in the crowd. Some crowd. Steal! Little red shoes, please drive it home, drive it home, drive it home. Did you see my little red shoes? Please drive it home, drive it home. See my little red rooster go, little red rooster go.